Ja! Ja! Ja! Ich bin Elektroniker! Ich bin Elektroniker! Ich bin Elektroniker! Ich bin Elektroniker! Der Habruner Kopf hat mich angeschaut! Der Habruner Kopf hat mich angeschaut! Ich hab zum Koffer! Ich kann eine Form! Ich hab komisch Kürzchen! Als wir uns am Top! Ich bin Elektroniker! Ich bin Elektroniker! Ich bin Elektroniker! Ich bin Elektroniker! In das an Disco! Und ist deine Podium an! Ich hol den Ding, ich seh Ding, ich seh Ding, ich seh Ding, ich seh Ding, ich seh Ding, ich seh Ding, ich seh Ding, wo ich elektronisch bin, wo ich elektronisch bin, wo ich elektronisch bin, wo ich elektronisch bin, ich elektronisch bin, ich bin elektronisch. Ja. Ich hab coole Diet, eine Minute ist Fruity Loop. Fruity Loop, Fruity Loop, Fruity, Fruity, Fruity Loop, which electronic band. Tech Machine, Tech Machine, Tony Mac, DJ Wack, DJ Wack, as Catrot Beach An, ich bin from Fon Cabezas, Bigly and Sony, Bigly and Sony, ich bin Electronic, ich bin Electronic, ich bin Electronic. Ich bin der Reason, und der kann mich nicht gewinnen. Ich bin der Reason, und der kann mich nicht gewinnen. I copy the program an, which is electronic, electronic, electronic, electronic, electronic, electronic, electronic. Soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico. Ich sehe Ding, ich sehe Ding, ich sehe Ding, ich sehe Ding, ich sehe Ding, ich sehe Ding, ich sehe Ding, ich sehe Ding, ich sehe Ding, ich sehe Ding, ich sehe Ding, ich sehe Ding, ich sehe Ding, ich sehe Ding, ich gehe zu Risiko, ein meines hat Auto, ich mache ihn und rehe, und ich trinke Mineral, ich grüße Marciano, in der Bar, und ich will allen, um die Sus brüchen. Which is the strange bin? Which is the strange bin? Which is the strange bin? Which is the strange bin? Each of silver phones. Each of silver phones. Each of silver phones. Which is the strange bin? I have silver phones. I believe the strange bin. I've been dancing. I've been mineral. I've been mineral. I've been mineral. Andre Lucas. Andre Lucas. I'm in Lucas. Andre Lucas. Which is electronic band. Cecilia Amenabar and Gustavo Cerati sind my friends. With each thing, each thing, each thing, each thing, each thing, each thing, each thing, each thing, each thing, each thing, each thing, each thing, each thing, each thing, which is electronic band.